Ja, ihr Lieben, die Arme sind aufgekrempelt, es kann losgehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Zwänge und Rituale. Welche Zwänge und Rituale habt ihr? Also, gibt es bei euch zum Beispiel die berühmte Zigarette danach? Oder könnt ihr nur und absolut nur einschlafen abends, wenn ihr euren kleinen alten Teddy neben euch im Bett liegen habt? Oder leidet ihr vielleicht unter einem Waschzwang oder einem Putzzwang? Es gibt Dutzende, Hunderte von Beispielen. Jeder von uns hat ja da irgendwie so eine kleine Macke und jeder hat auch so seine eigenen Rituale. Wenn ihr mir erzählen wollt von euren Ritualen oder euren Zwängen, das ist die Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, Dieter, 29 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Ja, Dieter. Zwänge, Rituale? Keinen Zwang von Zigaretten oder so. Ja. Aber? Ja, ich arbeite beim Schlachthof. Aha, auch schön. Bitte? Ja, ist okay, ja, klar. Ja, ist kein schöner Job. Ja, was machst du denn da im Schlachthof? Ja, ich arbeite da an Fließband. Ja. Da kommen die, Entschuldigung, aber so werden die da genannt, Viecher, da so rein und werden da zersägt. Ja. Also wir wollen uns darüber nicht lustig machen und wir wollen es auch nicht kritisieren, solange wir alle Fleisch essen. Ne? Ich bin auch Fleischesser. Ja, eben. Ja, also und jetzt zu dem Thema. Da hast du irgendwas jetzt hier gedacht bei. Ja, und zwar habe ich halt, ich arbeite seit 4 Jahren da und das war nicht von Anfang an so, sondern nach einem Dreivierteljahr fing es an, dass ich Blut mitgenommen habe. Blut? Ja. Von den geschlachteten Tieren? Ja. Wie viel Blut hast du mitgenommen? Ja, das ist nicht so einfach. Das muss man ja verstecken. Das kann man nicht einfach so mitnehmen. Man darf das gar nicht mitnehmen. Erstmal das und zweitens wird es dann auch auffallen vor Kollegen. Ich stehe ja nicht alleine da. Ja, deswegen interessiert mich schon die Frage, wie viel du mitnimmst. Eine Flasche voll oder? Nee, 3-4 Liter. 3-4 Liter? Und worin transportierst du das? Meistens ein Kanister. Ich bin mit dem Auto da. Mhm. Und dann stelle ich mein Auto so. Ich bin also frühmorgens da. Mhm. Also wir haben da schon Schichten, aber ich versuche immer, dass ich morgens da bin. Mhm. Du klaust das Blut. Ja. Ne? Die verwerten das ja wahrscheinlich irgendwie noch. Ja, sicher. Ne? Das wird ja Blutwurst. Blutwurst. Ich sage nur ja, Blutwurst. Ne? Mhm. So, jetzt nimmst du das im Kanister mit. Hast du das irgendwie bewerkstelligt, dass das keiner mitkriegt, dass du es da abzapfst? Ja, es wird ja gereinigt davor. Ja. So, was machst du mit Aber dem Blut? Ich nehme es ungereinigt mit. Ja, jetzt erzähl uns bitte, was du mit dem Blut machst. Das ist natürlich... Also, ich errege mich damit. Du erregst dich mit dem Blut? Ja. Also, mich kann hier überhaupt nichts mehr umhauen. Ich habe ja schon einen Mann gehabt, der hat mir von Hackfleisch erzählt, der sich mit Hackfleisch erregt. Ja, das weiß ich. Das weißt du auch, ja. Ja. Also, wir kommen jetzt der Sache schon näher. Es gibt wahrscheinlich ein bestimmtes Ritual oder das ist dann auch ein Zwang von dir, dass du dich mit dem Blut erregst. Wie machst du das denn? Wir wollen mal ernsthaft erstmal drüber reden, bevor wir vielleicht schmunzeln oder auflegen oder was weiß ich. Was machst du mit dem Blut? Ja, ich nehme dieses Blut einfach mit und ich muss es auch verstecken, weil ich eine Freundin habe und die davon nichts mitbekommen darf. Ja. Also wie gesagt, es war früher nie so. Dieter, sage uns bitte, wir fiebern alle, was du mit diesem Blut machst, wenn du dann irgendwann nach Hause kommst mit deinem Kanister Schweineblut oder was für ein Blut das sein mag. Was tust du damit? Ja, ich schütte es in die Badewanne, gib dann noch was Wasser rein, verdünne es mehr oder weniger und lege mich rein und masturbiere, wenn man so will. Also wenn es ernst ist, wenn du mich jetzt nicht verarscht, ist es ja eigentlich... Nein. Nein, du verarschst mich nicht. Nein. Ich meine, ich habe das demjenigen, wo ich eben mit telefoniert habe, vor dir, gesagt, ich bin kein potenzieller Mörder oder Vergewaltiger. Hat auch keiner angenommen. Du bist nur... Ja, nein. Ich will nur damit erklären, ich ich weiß nicht, wo die Störung herkommt. Also du siehst das selbst als Störung bei dir an? Ja. Wieso erregt dich denn Blut in der Badewanne? Tierblut, das, ne? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Jungfräulichkeit. Ja, jetzt kommen wir aber tief in die Psychologie hinein. Überhaupt, wie bist du darauf gekommen? Da muss man ja erstmal... Also früher gar nicht. Ich habe da angefangen, ja, und habe die Tiere zerlegt. Mhm. Und dann nach einem Dreivierteljahr ungefähr hat mich das stark erregt, dieses Blut. Mhm. So, du liegst also da masturbierend in deiner Badewanne voll Schweineblut. Ja. Ne? Wir haben das Plastik... Nein, ist nicht immer Schweineblut, das ist auch Rinderblut. Ist mir völlig klar. Ja. Und danach, dann lässt du das ab und duschst dich ganz normal und gehst dann raus. Natürlich, klar. Ja. Du machst das ganz geheim. Natürlich, muss ich ja. Wohnst du allein oder mit deiner Freundin zusammen? Mit meiner Freundin zusammen. Und die hat das noch nie mitbekommen? Nein, weil ich habe blaue Kanister, also diese großen 5-Liter-Kanister. Mhm. Dann sieht das auch keiner. Mhm. Die Kanister musst du dann hinterher natürlich auch richtig reinigen, ne? Ja, natürlich. Ja. Du hast gerade gesagt, das ist ungereinigtes Blut, was du mitnimmst. Ja. Besteht nicht die Gefahr, dass du dich da in irgendeiner Weise irgendwie infizierst mit irgendwelchen unangenehmen Dingen? Das ist nur, wenn man offene Verletzungen hat. Mhm. Naja, das kann... Also wenn man offene Verletzungen hat, da sind Keime drin, mhm, dann kriegt man böse Veralterungen. Ist das schon passiert? Nee. Nee. Wie oft machst du das? Also es kommt immer drauf an. Bei mir, auf meine Lust. Mhm. Also im Monat ein, zweimal mindestens. Das schon. Mhm. Aber du bekämst doch mächtig Ärger im Schlachthof, wenn die das mitbekämen, dass du das sicher mitnimmst, ne? Mhm. Sicher. Und du selbst siehst es als Störung an. Ja. Und warum kannst du es nicht unterdrücken? Überkommt es dich dann so stark, wenn du das Blut siehst, dass du dir sagst, ich muss es jetzt tun? Ich weiß es nicht. Also, wie soll man das erklären? Das ist dieser sexuelle Drang. Mhm. Also, ja, ich bin nicht so veranlagt, dass ich jetzt auch diesen Drang habe, Frauen umzubringen oder dieses Blut zu sehen oder so. Also das will ich schon hoffen und davon gehe ich auch aus, sonst würde ich dieses Gespräch nicht so, so locker führen. Und das ist mir, also das ist hoffentlich klar, dass es nicht mit irgendwelchen gewalttätigen Fantasien im Zusammenhang steht. Nein, um Gottes Willen. Und also, deswegen stört mich das ja auch. Und deswegen sage ich ja auch, ich verstehe das nicht. Mhm. Deine Freundin würde wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ne? Wenn ich habe riesige Angst davor. Mhm, ja. Das kann kein Mensch verstehen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie stärker wird, dass du öfter Lust dazu hast oder dass da noch andere Perversionen zukommen, dass du vielleicht mal ein Stück Darm mit nach Hause nehmen willst? Nee. Das nicht? Also ich habe eher Angst, dass es auffällt und dass ich dann eine Menge Ärger kriege. Mhm. Also ich will dir Folgendes sagen, das ist natürlich schon ziemlich pervers, was du da machst. Es ist pervers, es ist nicht ziemlich pervers, es ist pervers. Und die Gefahr besteht natürlich, dass du da abdriftest in eine bestimmte Ecke, aus der du irgendwann nicht mehr rauskommst oder dass sogar deine Beziehung kaputt geht dadurch. Ne? Also wenn ich einen Freund oder eine Freundin hätte, die in der Badewanne im Schweineblut masturbiert, würde ich auch sagen, und tschüss, ne? Ja, eben. Deswegen würde ich dir raten, das sage ich dir jetzt ganz ernsthaft, wenn du da selbst nicht Herr drüber wirst, geh zu einer Beratungsstelle, zu einer Sexualberatungsstelle und lass dich mal mit einem Fachmann ein und unterhalte dich mit dem darüber. Du kannst gerne auch nochmal mit meiner Psychologin jetzt gleich reden. Würdest du? Ja? Willst du das machen? Ja. Dann wirst du jetzt gleich auflegen und Elke Lunajski, die Psychologin heute Nacht, wird dich anrufen. Mhm. Ja? Ich finde dich aber trotzdem toll. So, obwohl ich jetzt gesagt... Ich meine, dass du so ehrlich bist. Ja. Ich war jetzt ehrlich zu dir, ne? Es ist ein bisschen pervers. Ja, es ist mir auch sehr schwer gefallen, dich anzurufen. Weiß das denn überhaupt sonst noch jemand? Nein. Mhm. Du bist der Erste und jetzt wissen es Hunderte, aber... Noch ein paar mehr, würde ich sagen. Ja, deine Kumpels... Ich habe halt einen falschen Namen und... Ja, ist klar. Die Stimme ist auch ein bisschen anders vielleicht als normal. Deine Kumpels würden dich wahrscheinlich auch für verrückt erklären, ne? Nicht nur die. Nicht nur die. Da gehört natürlich auch eine große Portion Toleranz dazu, wenn man sagt, naja, dann soll er mit dem Blut machen, was er will. Also, nein, ich denke, da gehört keine große Toleranz zu, sondern kein Verständnis. Mhm. Also ich könnte es selber nicht verstehen. Mhm. Wenn mir das jetzt vorkommen würde vom Kumpel, ich würde es nicht verstehen. Noch eine Schlussfrage an dich, Dieter. Ja. Die Sexualität mit deiner Freundin, die ist durchaus so im grünen Bereich und was man so normal nennt. Ja. Ja. Und das macht ja auch mit deiner Freundin durchaus Spaß, auch ohne diese anderen Sachen. Nein, also da sind auch schon die Fantasien, dass ich mir schon vorstelle, dass ich in dieser Badewanne. Ach so, also während du mit deiner Freundin schläfst, denkst du an die Blutbadewanne. Ja. Siehst du, da finde ich es ein bisschen heikel. Jetzt fängt es an, ernst zu werden. Leg mal auf und die Elke wird dich gleich anrufen. Ich danke dir. Ja, Dieter, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich denke immer in dieser Sendung, irgendwann gibt es einen Punkt, wo es nicht mehr zu toppen geht, was man hier so hört. Aber ich glaube, diesen Punkt erreicht man nie und es gibt immer wieder was Neues und immer wieder was Abgedrehteres, wo man als relativer Normalmensch nur sagt, das ist nicht möglich, ne? Dass es das gibt. Aber offensichtlich gibt es all diese Dinge. Nina ist dran. Nina ist 21 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Nina. Guten Tag. Haut einen ein bisschen um, ne? Ja, das ist schon sehr krass. Mann, also, Mann. So bin ich nicht drauf. Also das Thema heute Nacht heißt Zwänge und Rituale. Und ich möchte mich mit euch über eure Rituale, lustige, ernste, schräge, ausgefallene Zwänge und Rituale unterhalten. Jetzt unterhalte ich mich mit dir. Ja. Ja, erstmal finde ich super witzig, weil es eine ziemlich spontane Idee war, von meinen Freunden hier im Raume anzurufen. Wir wussten überhaupt nicht, dass das Thema heute Abend ist. Ja, ich habe es gestern leider auch nicht gesagt, ne? Ach so, ja, dann ist cool. Irgendwie... Bei mir ist es halt so, dass ich ein Schnuffeltuch habe. Ein Schnuffeltuch? Ein Schnuffeltuch. Ach, das ist doch auch schon sehr putzig. Ich finde es ja nicht unbedingt putzig. Was ist denn ein Schnuffeltuch? Naja, so ein Schnuffeltuch halt. Das ist halt so ein Lappen. Ja. Der ist irgendwie, wie groß ist der? 10 mal 20 Zentimeter groß, aus Angora-Wolle gestrickt. Ja. Und den brauche ich halt schon. Also den, da muss ich halt auf jeden Fall immer dran schnuffeln. Wo liegt dieser Lappen? Im Bett. Immer im Bett? Ja, also ich schnuffel da auch nur im Bett dran, jetzt nicht. Also gut, wenn ich mich in meinem Zimmer aufhalte und zwischendurch gibt's halt schon einen Moment, da benötige ich das mal. Wie riecht denn dieser Lappen? Der riecht immer anders. Also es kommt immer drauf, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber besonders gut riecht's, wenn es in der Sonne gelegen hat. Wäschst du den Lappen auch schon mal? Nee, eher nicht. Nee, ist der nicht ganz eklig mittlerweile schon? Also er gehört zur jüngeren Generation noch. Also du hast schon mehrere Lappen verbraucht? Ja, es gab tragische Unfälle. Wie alt ist denn dieser Lappen schon? Also der ist jetzt gerade im guten Alter. So, der ist jetzt vielleicht so ein halbes Jahr alt und ist jetzt so eingeschnuffelt. Ist eingeschnuffelt. Also ich stelle mir das dann so vor, dass du abends dich gemütlich in dein Bett legst und vor dem Einschlafen noch so... So. Naja, dass sie jetzt ein bisschen verkrampft haben. Das ist schon entspannt. Also gibt es so eine Technik, man muss es halt... Nein, man muss es halt an die Nase drücken, dran riechen, dann muss man es weiter, man muss es drehen. Ja. Man riecht halt immer an einer anderen Stelle. Warum macht dir das so einen Spaß? Ich weiß nicht, es entspannt mich, es ist schön, es ist angenehm. Aber du legst dieses Schnuffeltuch nicht schon mal so in die Achselhöhlen von Männern, die auch in deinem Bett liegen? Nein, natürlich auf gar das keinen nicht. Fall. Das nicht, das also nein, es muss schon nach mir riechen, es muss irgendwie nach Bett riechen. Ja. Wie lange hält denn so ein Schnuffeltuch, bis es dann irgendwann mal... Das kann, wenn halt keine Unfälle passieren, kann das 10 Jahre alt werden. Das hält schon lange. Das Problem ist, es ist halt auch dauernd weg. Das ist halt das Problem. Deswegen haben halt auch meine Freunde angerufen, weil ich halt plötzlich in einem entspannten Moment plötzlich anfing, panisch, alle Leute mussten aufstehen, das ganze Zimmer musste durchsucht werden, weil es halt nicht da war. Es war halt einfach weg. Ja, aber ich meine, es ist halt schon ein Zwang. Aber wenn das ist ein Zwang, klar. Aber wenn das immer im Bett liegt, kannst du eigentlich gar nicht weg sein. Natürlich ist es, aber es ist halt zu klein. Ich weiß es dann halt auch legt dir doch demnächst ein größeres Schnuffeltuch zu. Nee, das geht halt auch nicht. Das geht auch nicht. Wie bist du überhaupt in deinen zarten 21 Jahren auf diese Idee gekommen? Wie auf die Idee gekommen? Ja, sowas zu machen. Na, ich mache das schon immer. Wie seit immer? Seit Kindesbein? Ja. Hat die Mutti dir irgendwann ein Tuch da reingelegt? Nee, ich hatte früher war das so ein kleines Püppchen. Aha. Und das war dann irgendwann wirklich durch. Das war halt einfach, das war in etwa so groß wie ein 5-Mark-Stück, es war halt, der Rest war weg. Aha. Der existierte einfach nicht mehr. Ja. Und dann gab es noch eins und dann irgendwann fand ich halt Angora-Wolle total schön, war so weich und wollte halt, dass meine Mutter mir davon irgendwie einfach so einen Lappen strickt, weil ich das nett fand. Und dann hat sich das hat sich das so angefangen. Hat sich das so ergeben. Ja. Ist es so, dass du ohne an dem Tuch zu schnuppern gar nicht einschlafen kannst? Doch, schon, aber es fehlt was. Es ist nicht so schön, ne? Es ist nicht der, ja, das i-Tüpfelchen. Mhm. Und wenn du morgens aufstehst, auch nochmal einen Lungenzug vom Tuch, dann ja, schon. Rein in den Tag. Gehst du denn auch schon mal am Tage, während des Tages mal heimlich? Ja, doch. Rasch geschwind? Aber ich gehe halt nicht heimlich. Also es ist halt schon die Sache, dass ich da auch kein Problem mit habe. Also du gehst geschwind ins Schlafzimmer, schnupperst mal ein bisschen und gehst wieder raus. Naja, also ich bin Studentin, ich habe kein Schlafzimmer. Ich Na gut, habe also ein Zimmer. Bett, ja. Da ist halt das Bett auch greifbar. Nun hast du gerade ganz geheimnisvoll von Unfällen geredet. Was meinst du damit? Ja, tragische Geschichten. Also es ist halt so, dass das Schnuffeltuch, weil ich halt auch rauche und auch meine Freunde rauchen, es darf halt nicht mit Rauch in Kontakt treten, weil dann riecht es halt nicht gut. Und deswegen muss ich zugeben, dass ich es mir dann halt auch gerne mal in den Ausschnitt stecke, unter den Pulli. Hey. Damit es luftig abgeriegelt ist und weiterhin gut riecht. Wie erotisch. Naja. Das wäre vielleicht ein ideales Schnuffeltuch für deinen Geschlechtspartner. Vertiefen wir das nicht weiter. Also du steckst es gerne da mal rein, ja. Ich stecke es aber nur aus Zweckgründen, damit es eben nicht weg ist und ich. Ist mir völlig einleuchtend, ja. Nun ist aber das Problem, dass ich irgendwann eines Tages wohl ein sehr weites Hemd anhatte und es hing nicht wirklich irgendwie jetzt im BH fest quasi. Ja. Und ich vermute, es war halt weg und ich habe eine kleine Wohnung und ich war auf der Toilette und ich vermute, dass ich wirklich tragischerweise runtergespült habe. Nein, das arme Schnuffeltuch. Ich bin die Leidtragende. Das Schnuffeltuch kann damit leben, aber ich nicht. Das war wirklich furchtbar. So ein Unfall meinst du? Gab es noch einen anderen Unfall mit einem Schnuffeltuch? Ja, irgendein anderes ist auch aus irgendwelchen. Also zwei sind aus mysteriösen Gründen weg gewesen, einfach irgendwann eines Tages. Kann man denn dir eine Freude machen, indem man dir ein Schnuffeltuch schenkt? Oder? Nee, das muss speziell sein. Es muss aus Angora-Wolle sein, es muss gestrickt sein, es muss eine bestimmte Dichte haben. Ja. Wer fertigt das denn eigentlich immer dann an, wenn eins weg ist? Ja, also beim letzten Mal habe ich mich dann selber hingestrickt und gesetzt. Ja, und bis morgen zu fünf habe ich das dann fertig. Also ich bin sehr beruhigt, dass im Moment eins da ist. Ich bin auch total entspannt wieder. Jetzt ja, cool. Also es kann gar nicht schief gehen heute Nacht. Dein Schnuffeltuch auf ist da. Auf keinen Fall, ja. Und du hast auch Freunde zu Besuch, habe ich gerade gehört im Hintergrund. Ja. Und habe ein Argusauge auf dein Schnuffeltuch. Naja, immer. Immer. Irritiert das eigentlich Freunde, wenn du Freunde hast? Am Anfang schon auf jeden Fall. Also dann werde ich halt schon komisch angeguckt, was ist das denn bitte? Aber gab es auch schon Eifersuchtsdramen? Ein Mann sagt also entweder das Schnuffeltuch oder ich? Bei mir nicht. Nein. Aber ich hab Freundinnen, es gibt halt auch wirklich mehr als ich. Deswegen bin ich da auch relativ entspannt. Lass mich da nicht in so eine Ecke drängen. Es gibt wirklich viele, die relativ alt auch schon sind und Schnuffeltücher haben. Das ist auch so ehrlich? Ein bisschen, du bist auf jetzt, jeden Fall. Du bist jetzt die erste Frau, der erste Mensch überhaupt, der mir von einem Schnuffeltuch erzählt. Ja, ich finde es auch, es ist echt im Hintergrund. Das ist echt eine große Luftgesundheit. Nein, es ist mein Ernst. Ich bin sehr froh, dass wir drüber gesprochen haben. Somit ist dieses Tabuthema endlich in der Öffentlichkeit. Auf jeden Fall. Ja, das ist sehr schön. Ich danke dir für deinen Anruf und für das offenherzige Erzählen. Und schönen Gruß an die Jungs und Mädels am Hintergrund. Mache ich. Tschüss zusammen. Alles klar, tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, solltet ihr nur gerade zufällig eingeschaltet haben, das Thema heißt Zwänge und Rituale. Habt ihr vielleicht auch ein Schnuffeltuch oder ähnliche Absonderlichkeiten oder unterliegt ihr einem Waschzwang, Aufräumzwang, vielleicht einem Schrauben-Anschraubezwang? Ich weiß es nicht, irgendwelche komischen Sachen oder merkwürdigen Dinge, über die man lachen kann oder auch über die man weinen kann. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, geht ja auch ganz anonym hier, dann ruft an unter 0180-5678-111. Rüdiger ist dran und Rüdiger ist 30 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Rüdiger, hi. Ja, ich habe mein Problem, bevor ich mit der Frau ins Bett gehe, muss ich mich immer waschen. Du musst immer dich waschen? Richtig. Alles? Ja. Ja, auch wenn du eigentlich ganz sauber bist? Richtig. Mhm. Und auch wenn, sage ich mal, wenn ich mit der Frau meinen Geschlechtsverkehr gehabt habe, muss ich sofort unter die Dusche gehen. Oh, das sind mir die Liebsten. Wie abtörnend. Ja. Das ist doch wunderbar, wenn man gerade dann zusammen eng Haut an Haut und schön warm und glitschig und so zusammenhängt. Ja, gut, ich sage mal, ich weiß nicht, warum das so ist. Und mittlerweile habe ich jetzt eine Freundin gehabt von 2 Jahren. Mhm. Und die Beziehung geht so langsam auseinander. Deshalb? Ja. Ehrlich? Ja. Und ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass ich jetzt mit den Gedanken spiele, mich so umzubringen, ne? Weil ich sage mal, mit diesem Waschschwank ich weiß nicht, ob ich das weiter so auf die Reihe kriege. Und was haben wir denn für ein wunderbares Glockenspiel da im Hintergrund? Ja, das ist der Wind bei uns hier. Achso, ich dachte, das wäre die Kuckucksuhr. Nein, nein. Du sagst Waschzeug, bezieht sich denn das auch noch auf andere Sachen? Also bist du generell so drauf, dass du ständig duschen musst? Und nein, eigentlich nicht. Mhm. Erzähl mir das doch noch ein bisschen ausführlicher. Also wenn es zu einem intimen Kontakt mit einer Frau kommt, ist dein letzter Gang, bevor du dann ins Bett gehst mit der Frau, immer die Dusche? Erstmal die Dusche. Immer die Dusche, genau. Ne? Hat das dann nicht auch schon zu distanzierenden Äußerungen von den Frauen geführt, dass sie gesagt haben, das ist doch völlig unromantisch, sich jetzt zu duschen? Nein, erstmal überhaupt nicht. Also die nehmen das hin? Die nehmen das hin, aber es ist von mir der erste Gang zur Dusche, ne? Mhm. Ist mir klar, dass es dein erster Gang ist, aber bist du noch nie dumm angemacht worden von einer Frau? Nein, deshalb? Bis jetzt noch überhaupt Nein. nicht. Und danach, wenn es dann vorbei ist, rennst du sofort unter das Wasser? Ja, wieder sofort duschen. Und was sagt denn deine aktuelle Freundin nun dazu? Ja, die findet es natürlich nicht so schön, ne? Mhm. Also die meint, ich sollte es so lassen, wie es eigentlich ist. Mhm. Und ich fühle mich dabei irgendwo nicht wohl. Mhm. Und seitdem meine letzte Freundin mir Schluss gemacht hat, was eigentlich 2 Jahre gedauert hat, plage ich eigentlich mit meinen Gedanken, mich immer umzubringen. Ne? Was natürlich ziemlich dämlich ist, ne? Ja, wegen einer solchen Kleinigkeit schon solche Gedanken zu haben. Gut, aber Domian, ich sage mir mal, ich werde wohl keine richtige Freundin wieder kriegen, weil ich einfach diesen Waschzwang habe, ne? Und ich weiß nicht, wie ich... Also nochmal gefragt, tagsüber im normalen Alltag hast du das nicht? Du musst nicht ständig die Hände waschen oder Nein, so? Nein, tagsüber nicht. Das hat immer nur mit Sexualität zu tun? Ja, sobald ich mit einer Frau schlafe. Mhm. Schläfst du denn dann, wenn es dazu kommt, gut mit einer Frau oder hast du da auch Probleme mit? Nein, ich schlafe eigentlich mit dir sehr gut. Mhm. Also da habe ich eigentlich keine Probleme mit. Und deine Freundin, ist sie jetzt da eigentlich im Moment? Nein, die ist jetzt im Moment nicht da. Du meinst wirklich, dass deshalb jetzt die Beziehung auseinandergeht? Ja. Warum eigentlich? Ja, sie hat das schon angedeutet. Weil sie es einfach nicht in Ordnung findet, dass ich mich regelmäßig wasche und so. Aber ich sage mal, es ist bei mir einfach so. Also Rüdiger, jetzt wollen wir erstmal diese Selbstmordgedanken zur Seite schieben. Für fast alle Probleme gibt es eine Lösung, für dieses Problem mit Sicherheit auch. Ja. Ich schlage vor, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin redest. Ja. Das ist ein psychologisches Problem und die Elke kann dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen und auch ein paar Tipps geben, wie du damit umgehst. Ja. Ja? Du wirst gleich von uns angerufen, du legst jetzt auf und ich wünsche dir alles Gute. Okay, danke dir. Tschüss, Rüdiger. Ich wünsche dir noch alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Jetzt ist ein ganz junger Mann dran. Mit dem schönen Namen Jesko, 16 Jahre alt. Ja, hallo, Jürgen. Jesko. Schön, dass ich dich erreiche. Ja. Endlich mal. Woher kommt dieser wunderbare Name? Ich komme aus der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Also ich habe den Namen, weiß ich auch nicht, wie meine Eltern daran rangekommen sind. Aber mein Problem, das ist schon ziemlich heftig, Jürgen. Das liegt daran, dass wenn ich Stresssituationen habe in der Schule oder auch so im privaten Leben, dann sehe ich mich da halt eben abends so gezwungen, mich halt eben so viel mit Wasser oder mit irgendwelchen anderen alkoholfreien Sachen so viel zu trinken, bis mir schlecht wird und ich mich übergeben muss. Und irgendwie, ja, die anderen kriegen das alle irgendwie mit, aber... Immer, wenn du in Stresssituationen bist? Immer, ja. Immer. Hat das zur Folge am Abend, also einige Stunden später unter Umständen, dass du dich mit Wasser oder alkoholfreien Getränken betrinkst? Ja. Kann man so sagen? Bis ich kotzen muss. So gesagt, ja, alles so, ja, wie soll ich sagen, Wasserbauch ist, ne? Und dann, also du hast doch wahrscheinlich dann so einen schwangeren Bauch, ne? Ja, nicht so ganz. Nicht so ganz, klar, logisch, aber... Aber schon, ja, so, dass das schon ziemlich heftig ist. Wie viel passen denn bei dir da rein? Wie viel Liter? Weißt du, es gibt ja im Aldi gibt es ja so zu Tetra Pak, die sind 2 Liter groß. Mhm. Und da sind 3-4 Stück innerhalb von einer halben Stunde wohl weg. Mhm. Das ist dann, ich brauche das gar nicht großartig schlucken. Ich setze das so an in so einem halben Liter Glas, wo man eigentlich Hefeweizen reintut oder anderes Bier so und lasse das einfach so runterlaufen, weißt du? Als wäre das nicht. Das Glas ist vielleicht in 3 oder 4 Sekunden alle. Mhm. Und das erbrichst du dann quasi wieder? Ja, und wenn das manchmal dann so ist, dass das nicht von alleine kommt, dann helfe ich ein bisschen nach, indem ich dann entweder noch mehr trinke oder mir den Finger in den Hals stecke. Mhm. Und das ist dann... Ja, ziemlich heftig. Das ist in der letzten Zeit ist das ziemlich heftig geworden. Also ja, jetzt. Wie ist denn überhaupt? Wie, ja, vor was? Vor einer Stunde habe ich da gerade schon mal jetzt gerade wieder hier 3 Liter Flaschen Cola leer gemacht und habe das auch vorhin jetzt wieder alles rausgeholt. Mhm. Erbrichst du dann nur das Wasser, die Flüssigkeit, oder kommen dann auch noch Essen? Manchmal kommt auch ein bisschen Blut mit raus. Blut sogar? Blut, ja. Junge, Blut kommt sogar mit raus. Ja, das hat mich zwar auch erschrocken. Wie oft machst du das denn? Oh, viel zu oft. Ja, sag mir mal. Täglich 2-3 Mal. Täglich 2-3 Mal? Ja, mit dem Magen scheint wohl auch irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Irgendwie, ich kriege oft Magenkrämpfe nachts. Oder wie aus dem Nichts kommt plötzlich Blut aus den Nasen und aus dem Mund raus. Täglich 2-3 Mal. Ja. Du bist 16 Jahre alt. Wie lange läuft das jetzt schon? Seit einem halben Jahr. Wie hat das angefangen? Ja, wie hat das angefangen? Ja, ich habe eigentlich immer schon gerne viel getrunken. So, ich fand das immer, habe immer alles Mögliche probiert. So, natürlich, also Alkohol nie, aber immer so verschiedene Fruchtcocktails, alkoholfreie. Ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Nee. Ne? Also man viel unalkoholische Getränke trinkt. Nee, das nicht, aber irgendwann, ja, die ganzen Probleme halt eben, die so passieren und so und dann. Was sind das denn für Stresssituationen, die dieses jetzt verursachen? Sag mal so 1-2 ganz konkrete Beispiele. Ja, wenn ich zum Beispiel in der Schule bin ich nicht gerade der Beste da, mhm. und wenn ich da mit einem Lehrer mich da fetze, so gesagt halt eben dann und eine Arbeit versaue und so, dann ist das gleich ein Grund für mich, wo ich halt eben alles schwarz sehe und gleich den Teufel an die Wand male und so und der dann setze ich mich halt eben zu Hause hin und besaufe mich mit irgendwelchen alkoholfreien Sachen. Mhm. Kannst du dich an die Situation erinnern, als es zum ersten Mal so richtig eskaliert ist, also zum ersten Mal von ein paar Monaten, wie du gerade sagtest, dass es dann auch erbrochen hast, das Wasser, die Flüssigkeit? Was war da? Ja, das habe ich schon registrieren können, ja klar, aber es kam gleich schon, beim ersten Mal kam schon richtig Blut damit raus. Hm. Und jetzt, nee, ich meine, was war das für eine Situation, die dich dazu dann geführt hat damals? Ja, das war so eine richtige Stresssituation, da hatte ich mich da mit einigen Schülern halt körperlich auseinandergesetzt. Hm. Ja. Und dann auch mit meinen Eltern, die haben mir das nie geglaubt und sowas. Also du hast vorher schon ganz gerne immer viel getrunken und da ist es dann irgendwann wirklich dann passiert, dass du dann zu viel über den Durst getrunken hast und dann hast du es erbrochen. Ja. Und seitdem läuft das so. Genau. Lebst du bei deinen Eltern? Ja. Kriegen die Eltern das mit? Ja, ich denke mal schon, aber irgendwie nehmen die mich nicht für voll. Meine Mutter, die sagt immer, es scheint wohl normal zu sein, wenn der Junge Durst hat, dann lass ihn doch saufen. Mhm, Versuchst du das vor denen so zu verstecken auch, wenn du... Ja, das brauche ich eigentlich mehr weniger, weil die sehen das ja, dass ich ja ständig da immer irgendwie was zu trinken. Und wenn es Taschengeld gibt, dann ist der Rucksack voll mit irgendwelchen Getränken. Hast du eine Freundin? Nee. Hattest du schon mal eine? Ja. Mhm. Würdest du gerne wieder eine haben? Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, wenn ich das Problem nicht bewältigt kriege, dann kann ich mir das wohl abschminken. Mhm. Also, Jesko, dringender Rat, super dringender Rat, du musst zum Arzt. Ach wieso, das ist doch nicht lebensbedrohlich, oder? Also mich macht ganz, ganz stutzig und mir gingen gerade alle Warnsignale an, als ich hörte, dass du Blut brichst. Ja, wenn es nur brechen wäre. Ja, und dass es dir sogar aus der Nase rauskommt. Du musst zum Arzt und du brauchst dich da auch überhaupt nicht zu schämen. Du hast es mir jetzt auch alles erzählt hier. Und du hast es sogar in der Öffentlichkeit erzählt. Da kannst du es auch unter 4 Augen einem Arzt erzählen. Hast du einen guten Arzt? Ja, eigentlich schon, aber nicht, dass der mich dann irgendwie da irgendwo einweist. Nein, oder? Der weist dich nicht ein. Der weist dich überhaupt nicht ein. Wenn es ein guter Arzt ist, wird er sich erstmal mit dir ausführlich unterhalten und dich vielleicht an einen Psychologen weiterverweisen, der sich dann ein bisschen mit dir beschäftigt. Irgendwas ist ja nicht in Ordnung bei dir. Und da muss man rangehen. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass du da deine Gesundheit ruinierst. Und Blut ist immer ein Warnsignal. Wenn irgendwie Blut rauskommt aus irgendwelchen Ausscheidungen oder jetzt auch bei dir aus dem Erbrochenen, mit dem Erbrochenen oder aus der Nase, ist das gefährlich. Mhm. Versprichst du mir, zum Arzt zu gehen? Wenn du mir das sagst, klar. Ich sage dir das jetzt ganz, ich sage es dir wirklich. Und ich würde dir das jetzt nicht so klar ins Gesicht sagen, du kannst mich wahrscheinlich sehen, wenn ich das nicht wirklich glauben würde und auch nicht davon überzeugt wäre. Du musst zum Arzt gehen. Okay, dann tue ich das. Dann mach das auch, Jesko. Bitte. Und ruf mich doch nochmal an, wenn du bei dem Arzt warst. Und dann erzählst du mir, was er gesagt hat und wie das so weitergeht mit dir. Okay, das mache ich. Ich würde ganz gerne mit dir in Verbindung bleiben. Alles klar. klar. Ja? Okay. Also toll, toll, toll. Und allen Mut zusammenpacken und zu dem Onkel Doktor gehen. Ja, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Tschüss, Jesko. Tschüss. 1.30 Uhr, 9 Sekunden und das heißt, wir machen jetzt Pause. Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Zwänge und Rituale. Welche Rituale habt ihr? Welche Rituale gibt es in eurem Leben, auf die ihr überhaupt gar nicht verzichten wollt? Vielleicht beim Zubettgehen, vielleicht beim Sex, vielleicht beim Aufstehen, vielleicht beim Putzen. Ich weiß nicht was. Und welche Zwänge habt ihr? Das ist dann schon vielleicht eine Nummer ernster und härter. Dinge, wo ihr so sagt, ich kann einfach nicht anders, ich muss das jeden Tag so machen und egal was kommt, es ist einfach so in mir programmiert. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180 5678 111. Es ist jetzt am Telefon Michael, 19 Jahre alt. Hallo. Michael. Ich rufe an, um den Leuten einen Ratschlag zu geben. Mann! Und zwar habe ich ungefähr 2 Monate war ich in einer kleinen Gemeinschaft und ich war eingefleischter Satanist. Mhm. Und wir haben uns regelmäßig getroffen. Mhm. Und haben halt, sag ich mal, unsere Antichristlichkeit gefeiert. Wie habt ihr die gefeiert? Wir haben... Also es war mein Proberaum gehabt, einen ziemlich großen, mhm. beziehungsweise die haben den immer noch. Und da haben wir halt ein großes Pentagramm zum Beispiel auf dem Boden gemalt. Ein Pentagrammschlüssel. Genau. Mhm. Das ist ein Zeichen halt. Ne? So ein, ja. Ja. Und alles mit Kerzen vollgestellt. Mhm. Und einer von diesen Leuten, das waren 12 Leute, oder sind 12 Leute, jetzt 11, und einer von denen, der hat, kennt jemanden, der einen Bauernhof hat, und da hat er auch manchmal Tiere geholt. Also welche Tiere? Was für Tiere? Ich habe es nur 3-mal miterlebt. Das war ein Huhn, ein Gans und einmal ein Schwein. Ein Schwein? Ja, ein Schwein. Ein ganz großes Schwein? Nee, es war ein junges Schwein. Ein Ferkel. Ein Ferkel. Und das wurde dann halt da geopfert. Also wie wurde das geopfert? Einfach mit, bei der Gans zum Beispiel, einfach mit dem Messer den Kopf abgeschlagen. Bei lebendigem Leib? Bei lebendigem Leib, ganz genau. Abgeschlagen? Oder wurde das Tier auch noch gequält? Nee, das wurde einfach nur genommen. Einer hat es festgehalten, einer hat es abgeschlagen. Mit was wurde es abgeschlagen? Sag ich mal, so ein richtig großes Fleischermesser. Also jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, so mit so rechteckig, sondern es war schon ein eher normaleres. Also bei der Gans und beim Huhn kann ich es mir vorstellen. Ich habe es selbst mal bei einem Huhn gemacht, als Kind, auf dem Bauernhof. So wurden Hühner geschlachtet vorher. Ja, ich habe es früher auch mal bei einem Schwein gemacht. Aber man kann einem Ferkel auch nicht in den Kopf abhauen. Nee, das nicht. Da haben wir es einfach nur in diese Halsschlagader reingestochen. Ja, und dann? Ja, das hat halt ein bisschen länger gedauert beim Ferkel. Deswegen wollten die es auch nicht wieder machen mit einem Ferkel. Mhm. Aber das ist auch dann gestorben. Mhm. Und dann haben wir das Blut genommen, in eine Schale gefüllt. Mhm. Und reihum hat jeder davon getrunken. Und dann haben wir aus Holz ein Christenkreuz genommen, mhm. aufgestellt, in Benzin getränkt, also es war nicht groß, es war ungefähr 1 Meter hoch, und angezündet. Und ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht die super große Ahnung davon hatte. Mhm. Und die Leute haben halt dann, ich habe halt mit einen Zettel gekriegt, auf dem lateinische, sage ich mal, richtige Parolen standen, die ich dann mit den anderen Leuten im Chor gesprochen habe. Mhm. Und ich habe das halt deswegen gemacht, weil ich ziemlich davon überzeugt war, dass das Christentum uns einfach nur aufgezwängt wird, mhm. und von der Erziehung her man eigentlich gar nicht die freie Entscheidung hat, zu wählen, was man sein möchte. Und mir ist dann irgendwie dabei klar geworden... Also, noch eine Frage, dieses Kreuz ist dann verbrannt, ne? Genau, das ist dann verbrannt. Manchmal haben sich die Leute auch mit dem Messer so im Arm ein bisschen so reingeritzt und dann das Blut halt zu dem Tiereblut dazu gemixt. Und währenddessen, während das brannte, ihr hattet vorher das Blut getrunken, wurden dann irgendwelche lateinischen Verse rituell gesprochen wahrscheinlich. Genau, Und also dann, im Chor so richtig. Ja, wenn das alles dann passiert war, was geschah danach? Danach, wie gesagt, haben wir dann erstmal das Kreuz angezündet. Nee, das meine ich, wenn das nachdem das verbrannt war. Dann, also das ging alles da, dass unsere Musik hat uns ziemlich verbunden. Und das ist jetzt eine ziemlich düstere Musik, ziemlich aggressiv. Die haben wir dann angemacht und dann haben wir dazu halt auch getanzt und auch halt Drogen genommen. Welche Drogen? Halt geraucht und solche Pilze gegessen und dann ziemlich abgefahren ist man halt dabei. Und dann haben wir halt, sag ich mal, uns einfach total ausgetobt und bis am Schluss nicht mehr konnten und die meisten sind dann direkt da eingeschlafen. Manche halt auch sogar noch mit der Wunde, die sich da reingeschnitten haben. Und am nächsten Morgen aufgewacht und dann alle gegangen, als wäre nichts gewesen. Ach, ihr seid denn zusammen eingepennt? Meistens. Mhm. Also manche sind auch direkt danach gegangen, aber man war halt noch ziemlich benebelt. Hört man ja oft bei solchen satanischen Riten, dass es auch mit Sexualität etwas zu tun hat. Das ist einmal passiert. Da war einer von denen, die, sag ich mal, mehr oder weniger das Leiten, eine höhere Stellung haben. Die haben, beziehungsweise der hat seine Freundin damit hingenommen und die war auch ein ziemlicher Befürworter davon. Also es ging nicht gegen ihren Willen. Und die war halt noch Jungfrau und wollte sich halt in so einem Ritual entjungfern lassen. Dann hat er sie halt ausgezogen, alle haben dazu etwas gesprochen und bis zu einem gewissen Punkt und dann haben die Leute den Raum verlassen und halt ein riesengroßes Pentagramm noch auf die Erde gezeichnet. Mit Kerzen ringsherum und dann hat er halt die Frau entjungfert da drin, aber... Aber nicht in eurer Anwesenheit? Nee, das nicht in unserer Anwesenheit. Wurden während der ganzen Aktionen, auch als ihr dann geraucht habt und die Pilze verzehrt habt, wurde der Satan als Satan auch angerufen? Teilweise. Also ich war da eher noch skeptisch. Ich bin da auch reingekommen, halt wie gesagt, wegen meinem antichristlichen Einstellung, aber da waren noch ein paar Leute, die wirklich ganz extrem an den Satan geglaubt haben und der Meinung waren, dass wirklich das, was wir tun, nötig ist für den Satan. Dass wie man ein Gebet spricht an Gott. War das jetzt so eine, ich sag mal, so eine relativ zufällig sich formierte Gruppe von Jugendlichen? Ich gehe mal davon aus, dass es junge Leute waren, alles? Ja. Ja. Wie viel waren drin insgesamt? 12. Oder gab es da eine richtig klare Hierarchie? Gab es da auch einen Meister, der das zelebriert hat? Ja, zwei Leute, die, sag ich mal, mehr oder weniger gesagt haben, was zu tun ist. Und die anderen, die eher, sag ich mal, auf einem Niveau waren. Und diese beiden, da war auch einer davon, der seine Freundin halt entjungfern hatte. Und diese beiden haben halt die Texte halt ausgeteilt, die wir zu sprechen hatten. Und haben halt meistens auch das Kreuz da besorgt. Und der eine hat die Tiere besorgt von den beiden. Und die weiße Schminke, also wir haben uns immer alle ganz weiß geschminkt, und dann mit schwarzen Augenrändern und so. Und haben halt dazu diese Musik gehört. Die Musik gehört und die Verse dann auch gesprochen. Ja, und die haben das halt besorgt. Das hat immer in diesem Proberaum stattgefunden? Genau. Wie oft? Einmal in der Woche? Nee, das war unregelmäßig. Eigentlich haben wir es immer 2 Wochen gemacht, aber es ging auch darauf, hat auch so abgehangen, ob derjenige halt jetzt ein Tier besorgen konnte. Und das war ein ganz geheimer Kreis? Ja, genau. Es wusste niemand von... Eigentlich wusste das niemand. Und wie habt ihr kommuniziert miteinander? Wie wusstet ihr, jetzt ist wieder ein Treffen? Denn das hat dann halt schon, da hat einer von den beiden jeweils immer, oder beide, die Leute schon kontaktiert. So, jetzt warst du 2 Monate nur, Gott sei Dank sage ich, dabei. Wieso bist du wieder rausgegangen? Ja, weil ich einfach der Meinung bin, dass... Ich bin zwar immer noch ziemlich antichristlich eingestellt, aber ich bin einfach der Meinung, dass das einen Schritt zu weit geht, dass das ein bisschen übertrieben ist. Ich meine, es wird zwar keiner dabei verletzt, aber allein von der Psyche her, finde ich, ist das schon genau gegen den Grundsatz des Menschen, dass der Mensch halt eigentlich ein Wesen ist, was das Gegenteil zelebrieren sollte. Und was ich nicht verstehe bei dir, du bist antichristlich eingestellt. Ja. Kann ich verstehen. Aber was du da machst, ist doch das Gleiche in Rot. Ja, deswegen habe ich dich auch da rausgegangen. Ja. Weil ich nicht meine... Also wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, warum glaubst du, ne, warum glauben die dann an den Satan? Ja, die haben halt auch gesagt, dass sie an Jesus glauben, nur dass sie meinen, dass Jesus derjenige ist, der zu sterben hat, sozusagen. Oder halt... Ist es für dich einfach gewesen, da rauszukommen? Oder haben die dir in irgendeiner Weise auch gedroht? Ja, die haben halt, nee, gedroht nicht. Die meinten nur, das ist halt nicht wirklich eine richtige Sekte gewesen. Das war eher privat. Mhm. Und die meinten halt, ich solle da bleiben. Das ist doch lustig und sowas in der Art. Und es wäre doch spaßig. Und es ist auch nicht so ernst gemeint. Aber ist es gut gegangen? Ja, es ist gut gegangen. Und ich meine, ich unterhalte mich auch noch mit den Leuten und so. Aber das ist halt, denke ich mal, jetzt so ein Schritt, wo ich jetzt nicht mehr ganz so eng mit dem befreundet bin. Mm-hmm. Und ich wollte halt den Leuten draußen sagen, dass sie bloß sich nicht in sowas reinlassen sollen. Wobei du, glaube ich, noch Glück gehabt hast. Das klingt noch relativ harmlos. Ich habe ja schon härtere Geschichten gehört, wo die rausgehen wollen, dann auch verfolgt werden. Und ja, was ich noch dazu sagen wollte. Ich habe im Internet zwei Leute getroffen gehabt und die sind dann auch zu uns gekommen. Und die waren sadomasochistisch veranlagt, sage ich mal. Und die haben sich halt dann da fesseln lassen und von uns peitschen lassen. Mhm. Und die meinten, das wäre für die, sage ich mal, denen tut das gut tun, die machen das gerne. Und dann waren die sogar so weit, aber dann hat sogar unser, sage ich mal, der Oberste von denen, unser Anführer, hat sogar gesagt, dass wir nicht so weit gehen sollten, weil die nämlich gesagt haben, wir würden uns sogar von euch töten lassen, wenn ihr das wollt. Mhm. Und dann meinte er aber, nee, das ist jetzt ein Schritt so weit, das wollen wir nicht. Also von deiner Seite aus klares Anliegen, hier ist auch hier angerufen zu haben, Warnung an junge Leute, die Finger aus diesen Szenen zu lassen. Genau. Ne? Ich hatte gerade schon gefragt, die waren so in deinem Alter. Wie alt war der Älteste oder die Älteste? Der war 25. 25. Mhm. Dann sag mir bitte noch, wie frisches, gerade herausgetropftes Hühnerblut schmeckt. Mir dreht sich der Magen um, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das trinken soll. Schmeckt eisenhaltig und... Es schmeckt eisenhaltig. Wie schmeckt denn eisenhaltig? Du hast doch bestimmt schon mal diese komischen Tabletten getrunken, die man im Wasser auflösen muss. Eisentabletten? Genau. Nee. Auf jeden Fall schmecken die so ein bisschen in der Richtung, aber ist auch ein bisschen undefinierbar. So eventuell auch ein bisschen süßlich. Hast du dich nicht geekelt davor auch? Am Anfang schon, aber ich habe halt immer so einen kleinen Schluck genommen. Mhm. Ja. Michael, gut, dass du durchgekommen bist. Ja. Gut, dass du davon erzählt hast. Ja. Und gut, dass du raus bist. Ja, danke. Und alles Gute dir. Ja, und auch deiner Sendung. Danke. Ja. Michael, tschö. Tanja, 22 Jahre alt. Hi. Hi, aber das ist nicht Tanja, sondern Tatjana. Tatjana. Ja, genau. Erstmal ein dickes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Und ich sitze mal mit meiner Nachbarin Renate, die guckt bestimmt jetzt so zusammen und hören immer aufrichtig zu. Also das ist immer lustig. Hallo Renate. Ja, genau. So, du hast auch irgendwelche Zwänge oder Rituale. Ja, ja, genau. Und zwar ist das eigentlich schon von klein auf. Ich hatte auch ein Schnüffeltuch, aber daran habe ich nicht geschnüffelt, sondern ich habe das, also da war immer so eine bestimmte Kante dran, die habe ich mir um den Finger gewickelt und dann also in den Daumen gesteckt. Den Mund. Was? In den Daumen? Gesteckt? Nein, meine Güte. Den Daumen in den Mund gesteckt. Also und das ich hatte immer diese Kante immer so mit dem Daumen oder mir jetzt mit dem Zeigefinger immer dran so geribbelt. Also nach einer Zeit ist das dann auch irgendwann mal abhanden gekommen und jetzt muss ich immer die Bettdecke haben, beziehungsweise wo die Knopflöcher sind. Die anderen müssen ja am Fußende haben und ich muss die Knopflöcher genau in meiner Gesichtshöhe haben. Ja. Muss dann auch wieder den Daumen so richtig da reinstecken, damit ich bloß diese Kante von den Knopflöchern jetzt habe und muss das dann natürlich auch wieder in den Mund stecken, ne? Und so schläfst du dann ein? Ja, und so schlafe ich dann ein. Das ist ja ein allerliebster Anblick wahrscheinlich, ne? Wenn du da an deinem Betttuch nuckelst. Ja, und das ist furchtbar. Ist das so ein Gefühl der Geborgenheit auch, dass du dadurch bekommst? Ja, eigentlich weniger. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Was machst du denn? Es gibt doch, wenn man schon mal irgendwie unterwegs ist in Urlaub oder so, es gibt doch so Bettbezüge, die keine Knopflöcher haben, sondern die mit so einem Reißverschluss zugemacht werden. Also das hatte ich bis jetzt noch nicht. Also. Das ist eine Katastrophe für dich. Also bei mir im Haushalt gibt es nur Bettwäsche mit Knopflöchern und ansonsten kaufe ich erst gar kein andere. Hast du denn dieses Stückchen Betttuch dann lange, die ganze Nacht im Mund oder nur zum Einschlafen? Nee, nur so zum Einschlafen. Mhm. Also nachher morgens habe ich das dann nicht mehr. Das ist dann wohl alles klitschnass und... Darf ich dich fragen, wie oft du deine Bettwäsche wäschst? Ja, so alle 2 Wochen bestimmt. Ja, das wird aber auch Zeit, ne? Aber ich hoffe ja, dass du vorher die Zähne ordentlich putzt. Ja, natürlich. Dann ist das nicht so ganz schlimm. Irritiert das deine ab und zu sicher auch bei dir sich aufhaltenden Geschlechtspartner nicht? Ich sag mal, der weiß das jetzt ungefähr so fast 2 Jahre. Und dein Freund? Nee, mein Mann. Ich bin Ach, dein Mann. Ja. Ja. Mhm, ja. Und beziehungsweise hat er einmal, das war eine Nacht lang, da hat er sich den Arm so um mir gedreht und kam dann natürlich auf die angekatschte Kante da und sagt dann zu mir, was ist das denn für eine Sauerei? Ja, da sag ich, oder habe ich bestimmt in der Nacht gesabbert oder so, und ja, das war dann auch gut. Aber dann eine andere Nacht dann wieder, da hat er sich schlafgestellt und hat dann geguckt, was denn da überhaupt da vor sich geht. Ja, und dann hat er mich auf frischer Tat ertappt. Ja. Seitdem, da war mir das erstmal richtig peinlich. Aber er hat dich nach wie vor lieb. Ja, ach klar. Und er hat dir grünes Licht gegeben zum Nuckeln am Betttuch. Ja, da muss ich auch sein T-Shirt mal machen oder so. Also nicht nuckeln jetzt, sondern ich muss die Kante halt von dem T-Shirt unten, also sag mal das Bündchen. Ja, da muss, wenn er dann mal nach Hause kommt von Arbeit oder so, ein bisschen kuscheln. Da muss ich da auch mit dem Finger so richtig dran reiben. Also, solange du nur an dem T-Shirt reiben musst, ist doch noch alles ein... Also das alles ist halt, Butter, ja. Ja, ist doch wunderbar. Also ihr habt euch gut arrangiert, ihr beiden. Mit, ja, genau. Mit deiner kleinen Marotte. Mit deinem kleinen Zwang, den du hast. Meinst du, wenn das erstmal die Kinder wissen? Wie viele Kinder hast du denn? Zwei. Ja. Wie alt? Die sind wahrscheinlich noch sehr jung. Ja, dieses eine wird zwei und die andere ist eins. Irgendwann werden sie dich dabei erwischen. Ja, hoffe ich nicht. Oder vielleicht wird ein Kind irgend so etwas auch machen. Kann ja sein. Also, ja gut, die größere, die reibt auch schon an so an dem Siehst Knopf. Du? Die muss das auch haben. Das hat die geerbt von dir. Ja, aber das, also ich wüsste nicht, dass mich dabei gesehen hat. Also, nein, das liegt in den Genen, Tatjana. Ja, das kann sein. Ich danke dir, dass du uns davon erzählt hast. Ja. Und viel Spaß gleich mit deinem Betttuch. Ja. Ciao, tschüss. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Hey, jetzt ist jemand dran, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Er oder sie heißt, wird geschrieben, C-E-M. Cem? Ja. Cem. Cem. Hi. Hallo. Auch wie immer großes Lob an deine Sendung. Danke. Super, ich gucke dir jetzt auch jeden Abend, habe auch genug Zeit jetzt in letzter Zeit. Wisst ihr, dass ich mich wirklich darüber sehr freue, dass ihr alle oder sehr viele von euch das immer sagen. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht sagen, weil ich jeder sagt, aber es ist so. Nein, aber manche sagen, geht dir das nicht, ich werde oft gefragt, geht dir das nicht auf den Geist? Nein, es geht mir natürlich nicht auf den Geist. Es ist ein großes Lob und eine große Ehre, dass ihr das zu mir sagt. Und freue mich wirklich sehr darüber. Nee, also jetzt zu dir, Cem. Ja, ich habe da auch so eine kleine Angewohnheit, die ist aber auch schon von klein auf, wie bei meiner Vorrednerin jetzt, ist jetzt langsam abgeklungen eigentlich. Das ist, ich muss alles zweimal anfassen. Das ist, wenn ich zum Beispiel jetzt im Supermarkt bin und ich gehe an irgendeinem Regal vorbei und komme dann mit der Handfläche an so einen Cornflakes-Karton dran. Mhm. Und ich bin dann mit meiner Freundin oder so und ich gehe dann. Dann sage ich, warte mal kurz, dann gehe ich zurück und tue so, als ob ich mir das halt nochmal angucken will oder so. Ach. Und versuche das dann an der gleichen Stelle nochmal zu berühren, Ach. Damit das dann komplett ist. Ach. Und das ist auch so, weil ich so eine Vorliebe für gerade Zahlen habe und damit das alles abgerundet ist und schön komplett ist irgendwie. Aber das ist, macht das Leben doch sehr kompliziert, wenn du alles immer zweimal anfassen. Das war früher super kompliziert. Früher stand ich wirklich an manchen Sachen, vor manchen Sachen 5 Minuten. Und das ist ja nicht so eine Sache, dass man stellt sich das vor, man fasst das mal an, dann geht man schnell zurück, fasst nochmal an. Es ist wirklich so, dass wenn man ich es mal angefasst habe und danach beim zweiten Mal komme ich zum Beispiel an die falsche Stelle, dann muss das so gemacht werden, dass ich wieder an die erste Stelle komme. Ist mir schon klar, ja. Und dann wieder beim vierten Mal an die Stelle, wo ich zuletzt war, damit das dann wieder doppelt gemoppelt ist. Ist das nur so bei Sachen, die du leicht berührt hast? Oder wie ist es zum Beispiel, wenn du dir abends die Zähne putzt und du nimmst die Zahnpasta? Musst du die Zahnpasta auch zweimal anfassen, bevor du sie dann ausdrückst? Nee, so ist das nicht. Das ist jetzt nicht so krass, dass ich das bei immer habe. Mhm. Und zwar, das kommt ab und zu wieder. Jetzt in letzter Zeit ist das wieder gekommen, dass ich dann wirklich irgendwas... Ich wurde jetzt auch im Vorhinein mal gefragt, ob das bei Personen auch so ist. Da hatte ich Nein gesagt gehabt, aber das stimmt gar nicht. Ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn ich zum Beispiel in der Stadt rumlaufe und dann aus Versehen eine Person in der Hand berühre oder so, weil ich an der vorbeigegangen bin, dann versuche ich ganz unauffällig wieder an die Handstelle zu kommen. Ach, das ist ja schön. Aber das kann natürlich große Komplikationen mit sich bringen, ne? Ja, ich hab mich schon ein paar Mal beherrscht, aber da war das auch super schwer, als ich zum Beispiel aus Versehen in der Bahn oder so mit dem Ellbogen an die Brust von einer Frau gekommen bin oder so. Ja. Wirklich, da muss man sich jetzt beherrschen, das kann man jetzt natürlich provokativ wieder machen. Ja. Aber dann hatte ich dann schon wirklich so Gewissensbisse, das kann ich jetzt nicht machen. Ne? Ja, kann ich verstehen. Dann vergisst man das auch schnell wieder. Und früher, als ich klein war, das noch so, dass ich manche Worte und Sätze wiederholt habe. Jetzt sag mir bitte mal, das hast du seit deiner Kindheit, diese Angewohnheit. Ja. Das ist ein Zwang, kann man sagen, ein richtiger Zwang. Was passiert denn, wenn du, bleiben wir bei der Cornflakes-Packung, wenn du dann nicht zurückgehst, wie fühlst du dich dann? Das kann nicht passieren. Also wenn ich mir ich bin auch ein Mensch, der ziemlich trotzig ist, wenn ich mir was im Kopf setze, dann wird das gemacht. Und wenn ich dann jetzt nachdenke, hey, Was machst du da? Normalerweise fasst du das dann immer zweimal an. Mhm. Also wenn ich darüber nachdenke, das muss jetzt immer zweimal anfassen, dann kann passieren, was will. Ich gehe zurück und fasse das an. Nehmen wir mal an, aus irgendeinem Grund hält dich jemand davon ab. Da muss es irgendwas in dir auslösen. Was ist es? Das ist so eine, als ob, wie soll ich sagen, sowas Unkomplettes irgendwie, unvollständig. Also du fühlst dich danach, wenn du es nicht machen würdest, sehr unwohl. Ja, als ob ich etwas nicht erledigt hätte. Mhm. Wenn man zum Beispiel vergisst, irgendwas wieder zuzumachen, wenn man es aufgemacht hat, eine Taschendecke oder so ähnlich. Wie oft am Tage bist du in einer solchen Situation, dass du denkst... Nee, das kann man nicht. Also das ist jetzt gar nicht... Das kann vielleicht mal im Monat so jetzt mittlerweile 3-4 Mal oder so. Ach so, ich dachte... Früher war das gar, nee, jetzt kommt das wirklich ab und zu mal vor. Mhm. Aber auch jetzt habe ich das letztens... Nee, heute war das wieder. Wenn ich dann aus Versehen zum Beispiel bei meinen Freunden, wir sitzen am Kaffee unterhalten und ich komme dann... Oder beim Autofahren, genau. Beim Schalten komme ich dann an sein Bein. Beim Autofahren ist das fast jedes Mal so. Mein Beifahrer, der ist etwas breiter und der sitzt dann auch ziemlich gemütlich. Und wenn ich dann an sein Bein komme beim Schalten, dann direkt so, dann danach kommt meine Hand sofort wieder dahin. Kann das nicht zu Missverständnissen führen? Dass irgendjemand sagt, hast du deine Hände? Wissen die das? Hast du denen das erzählt? Nee, ich habe das, meiner Freundin habe ich das mal erzählt. Mhm. Und das war ganz witzig. Da hat sie mir auch erzählt, dass sie sich immer bedankt, wenn eine Schiebetür aufgeht. Diese elektrischen Türen, da bedankt sie sich jedes Mal. Sie bedankt sich dann? Ja, genau, innerlich. Deswegen hat sie mich dann auch das ist angeguckt. Sie sagt dann innerlich Dankeschön, wenn irgendwo eine automatische Schiebetür aufgeht. Ja, genau, Dankeschön. Jeder Mensch hat sowas, glaube ich. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Deswegen dachte ich mir jetzt auch, wie ich jetzt die Vorredner, da waren Sachen dabei, das ist ja wirklich unglaublich, auch das mit dem Blut und so. Ja, das ist natürlich krass. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, ich könnte mir auch vorstellen bei dir mit dem Schalthebel, ne, dass du das so perfektioniert hast, das zweite Mal, dass dein Gegenüber oder dein Nachbar das gar nicht merkt, dass du da nochmal dran kommst. Auf keinen Fall, die merken das. Mhm. Auch nicht jetzt bei meinem Chef oder so. Oder also den Chef packst du auch zweimal an dann? Nee, das ist jetzt, wenn der mir zum Beispiel was erklärt oder so, wenn ich eine Pizza ausfahre und dann zeigt er mir was am am Plan da und ich komme dann mit meiner Hand dran. Dann tue ich einfach so, als ich frage, ja, war das da und wumms, da habe ich meinen Kopf durchgesetzt. Du bist ein Pizzablitzfahrer? Ja, mittlerweile. Mhm. Ja. Du hast gerade noch so eine Andeutung gemacht. Mit den Zahlen, dass du immer gerade Zahlen haben musst. Ja, also das Blöde ist, mein Lieblingszahl ist 3. Aber diese geraden Zahlen, die haben irgendwas für mich. Das ist irgendwie gerade und das ist irgendwie das Beste, was es gibt. 2, 4, 6, 8, 10 und das muss irgendwie komplett sein. Auch wenn ich zum Beispiel irgendwas anfasse und dann versuche ich so lange wieder an seinen Platz zu tun, bis es wirklich da ist. Und das kann dann auch von mir aus mal 10 Minuten dauern. Also kann es zum Beispiel sein, wenn du jetzt 3 Pizzen ausfährst, dass du dich dann unwohl fühlst? Du würdest lieber 4 Pizzen ausfahren? Wegen der geraden Zahl, meine ich. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Also, so bewusst denke ich darüber nicht nach, aber gerade Sachen sind irgendwie. Jetzt kommen wir in eine ungeheure Bredouille. Eigentlich hast du mir das alles erzählt und du hast es sehr schön erzählt und sehr nett erzählt. Und ich gucke hier auf die Uhr, wir haben jetzt gleich 1.53 Uhr. Mhm. Wenn ich mich jetzt von dir verabschiede, bist du wahrscheinlich frustriert und völlig unbefriedigt. Wir mussten eigentlich bis 1.54 Uhr. Jetzt wurde es mir gesagt, ich hätte jetzt gar nicht darüber nachgedacht, aber jetzt wurde es mir gesagt, wäre das ziemlich... Also wir sollten unbedingt noch eine Minute miteinander reden. Sehr schön, ich würde mich freuen. Reden wir über was ganz anderes noch. Was hast du denn schon mal erlebt beim Pizza-Ausfahren? Irgendwas Abgefahrenes? Interessiert uns auch alle. Da fragst du mich genau richtig. Ja, also erzähl es uns. In der Nähe, du kennst doch die Hornstraße, ne? In Köln? Ja. Ja, Hornstraße ist die Puffstraße für die Menschen draußen im Lande. Ja. Und das ist genau in der Nähe. Und da geht fast jede dritte Lieferung in Puff. Ne? Ja. Die Mädels müssen ja immer was essen. Ja, genau. Und das ist ja immer so toll. Ich habe doch heute einen Mann gesehen, ne? Mhm. Der stand mit seinem Krückstock an der Treppe. Aha. Der konnte kaum die Treppen runtergehen. Aha. Ja, ich ging die Treppen hoch, der hat mir noch Platz gemacht. Der hatte Angst, wenn ich den jetzt berühre, dass er umfällt. Der war so alt, der Mann. Und der war im Puff. Also ich konnte mich nicht. Gönnen wir es ihm, ist doch okay. Ja klar, aber das sind so Sachen, auch die ganzen Frauen, die da sind. Und bist du denn auch schon mal angemacht worden da im Puff? Die gucken dann immer so halt, ich bin jetzt auch 19 halt in so einem, in der Blüte meiner Jugend. Ja, du könntest ja mit Pizza bezahlen, ne? Du bringst ein paar besonders gut belegte Pizza mit. Weißt du, ich schiele jetzt gerade auf unsere Uhr. Ja, nicht, dass wir Zeit jetzt versäumen. Wir haben 1.54 Uhr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielleicht laufen wir uns über den Weg in Köln. Ich habe dich schon mal gesehen auf dem Fahrrad. Ist das wahr? Wie immer. Ich dich leider nicht. Ja, ich spreche dich drauf an. Okay, tschüss, Cem. Ciao, ne? Ciao. Nancy, 32. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Nancy. Ja, jetzt zu dir. Zwänge. Also ich habe eigentlich zum Abschluss auch noch ein ganz lustiges Thema. Ich bin ein ritueller Toilettenpapier-Zusammenleger. Ein ritueller Toilettenpapier-Zusammenleger. Ja, und zwar ist es bei mir so, ich reiß mir eben von der Toilettenrolle immer zwei Stück Blatt Papier ab, falte die dann zusammen, leg die auf mein Knie und je nachdem, wie groß das Geschäft ist, komme ich mit 8 bis 10 Blatt Papier, komme ich so über die Reihe. Also du legst es immer erst ganz säuberlich aufs Knie, ja, benutzt es dann, flutscht die Wupp weg damit und dann kommt ein neues Blättchen, zwei, die werden geknickt, werden aufs Knie gelegt. Richtig. Und dann wird es wieder benutzt. Nein, das heißt, ich lege mir gleich die ganze Packung hin. Also wenn ich ein großes Geschäft habe, dann sind das gleich so 8 Blatt Papier, aber immer zu 2 Stück Blatt Papier zusammengelegt. Was hast du denn für ein... Ich habe zu Hause eine Rolle, eine Klopapierrolle. Hast du sowas nicht? Ja, natürlich. Also da muss man das doch so abziehen, so abzupfen, ne? Ja. Ja, und da legst du dir... Aber immer genau 2 Stück Blattweise. Immer genau 2 Stück. Also es ist ein recht witziges Thema. Ich habe das eigentlich auch nicht von Kindheit an, sondern ich habe mir das irgendwann mal bei meinem Vater abgeschaut, dass ich das mal gesehen habe. Und irgendwie ging mir das dann irgendwann in Fleisch und Blut über. Und ich kann das absolut nicht verstehen, wenn Leute da Klopapier wirklich 10 Blatt, 20 Blatt rundweise runterreißen, das zusammenknüllen. Ja. Also ich kann... Das ist eine Sache, die kann ich absolut überhaupt nicht. Also, das ist wirklich ein sehr schönes Thema. Wir sollten mal eine ganze Sendung darüber machen. Wie benutzt ihr euer Klopapier? Da gibt es wirklich sicher ganz viele verschiedene Techniken. Es gibt die, wie du gerade sagst, die Zusammenknubbler, ne? Und die machen das ziemlich robust, das Ganze. Ja, und da gibt es die Feingeister, zu denen gehörst du dann. Ja, und die verbrauchen auch das Toilettenpapier haufenweise. Ich meine, unglaublich. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, dass das jetzt unbedingt hier Umweltbewusstsein ist. Es ist ein Ritual bei dir. Dir macht es einfach mehr Spaß? Es macht Spaß, ja. Und fühlst du dich dann perfekter und sauberer, wenn du deinen Po so gereinigt hast? Nein, nicht unbedingt, aber es ist ein Ritual, einfach ein Ritual, das nur so... sich irgendwann mal angewöhnt hat und das man eigentlich nicht so erklären könnte. Eine Klopapierfalterin, die Nancy. Ich danke dir, dass du es uns erzählt hast. Gut. Tschüss, Nancy. Tschüss. Jetzt haben wir noch den Manuel dran. 27. Hallo? Manuel, was ist denn mit dir so los? Hallo, und zwar, ich habe, ich weiß auch nicht, ob das, also der Zwang vielleicht, sagen wir es mal so, und zwar, ich heb alles von der Straße auf, was ich so, was ich so finde. Alles. Also heute zum Beispiel habe ich eine Kette gefunden, ich schätze mal, die gehört irgendwie zum LKW hin, also dazu muss man sagen, ich bin Student und fahre halt viel mit dem Fahrrad, komme durch alle Straßen oder, ich benutze auch immer andere Straßen. Ja. Und ich sehe, also heute habe ich zum Beispiel eben so eine komische Kette gefunden, dann ein Brillenetui und... Moment, du siehst das, wir sehen das ja alle, so ein Kram unter Umständen auf der Straße, du hebst es auf, und dann, was machst du damit? Ja, ich bin meistens unterwegs mit einem kleinen Rucksack und da stecke ich dann das alles irgendwie in die Taschen. Du hast den Rucksack extra dabei, um den Kram da rein zu tun? Unter anderem. Also sind auch meine Studiersachen drin, aber dann kommt halt sowas dazu. Ketten, Brillen, ausgespuckte sowas nur nicht. Also ich habe früher, also das habe ich schon seit klein auf und damals habe ich ein Kondom gefunden, habe das auch mitgenommen, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie was, also mit Gummi, da kann man was abdichten oder so irgendwas, bis ich dann erfahren habe, das ist halt dann ein Kondom, nicht? Und heute hebe ich sowas nicht mehr auf. Ja, das ist jetzt meine Frage. Du kommst mit deinem Rucksäckchen irgendwann nach Hause, mit deinen wunderbaren Sachen, die du gefunden hast. Ja. Ja, und dann, was passiert damit? Ja, eben. Und deine Studierstube steht voller Gerümpel. Genau, und das ist jetzt nämlich mein Problem. Meine Bude platzt aus allen Nähten ich kriege das Zeug nicht mehr unter und irgendwie wegschmeißen tue ich das auch nicht mehr. Also man kann sich nicht gut davon trennen dann? Eben, genau. Was steht denn da? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sag mir bitte, was da so alles so an Besonderheiten steht in deinem Zimmerchen, was du gefunden hast auf der Straße. Also gut, wenn wir durchgehen, Musikanlagen teils, also die kommen teils auch vom Sperrmüll, die gehen auch auf Sperrmüll und Recyclinghöfen und so weiter. Ja. Dann was ganz Gutes, ein Geldbeutel, da war sogar noch gar noch Geld drinnen und Adressenlisten, EC-Karte, viele Schlüssel, komischerweise auch Schlüssel von Deutschen Bundesbahn, auch mit Schließfächern und... Das liegt alles bei dir rum. Und diverse Ketten und Etuis wahrscheinlich und sowas. Warum, sag mir bitte noch kurz, erklär es mir knapp und einleuchtend, warum du das tust. Ich finde es irgendwie sinnlos, dass das Leute wegschmeißen. Ja. Es gibt immer einen Verwendungszweck dafür. Ja, zum Beispiel kann es bei dir im Studierzimmer liegen. Völlig einleuchtend. Also, wir werden alle nicht widersprechen. Mein lieber Manuel, wir müssen Schluss machen. Wir sind am Ende dieser Sendung. Danke, dass du angerufen hast. Alles Gute und tschüss. Gut, tschüss. Ciao. Ciao. Das war unsere Sendung Zwänge und Rituale in der Technik. Hans-Jürgen Wilde. Bis morgen, ihr Lieben. Bye-bye. Ciao.